Abschnitt 3 aus David Copperfield, Band 6 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 34. Kapitel: Meine Tante überrascht mich. Ich schrieb an Agnes, so wie ich mich mit Dora verlobt hatte. Ich schrieb an sie einen langen Brief, in welchem ich ihr begreiflich zu machen suchte, wie glücklich ich sei und welch kostbares Kleinod Dora mir war. Ich bat Agnes, dies nicht als eine leichtsinnige Leidenschaft zu betrachten, die ich jemals über einer anderen vergessen könnte oder die nur im Mindesten den knabenhaften Grillen gliche, wegen derer wir uns oft neckten. Ich versicherte ihr, dass ihre Tiefe ganz unergründlich sei und sprach die Überzeugung aus, dass so etwas noch nie dagewesen. Manchmal, wenn ich an einem schönen Abende am offenen Fenster an Agnes schrieb und die Erinnerung an ihr helles, ruhiges Auge und ihr sanftes Antlitz mich beschlich, breitete es einen solchen Frieden über die Aufregung, in der ich jetzt beständig lebte und welche selbst mein Glück teilte, aus, dass ich weich wurde bis zu Tränen. Ich erinnere mich noch, dass ich, als der Brief halb fertig war, da saß, den Kopf in die Hand gestützt und fühlte, als ob Agnes ein Bestandteil meiner natürlichen Heimat wäre. Als ob es in der stillen Zurückgezogenheit des mir durch ihre Anwesenheit fast heilig gewordenen Hauses Dora und ich glücklicher sein müssten als anderswo. Als ob mein Herz in Liebe, Freude, Kummer, Hoffnung oder Enttäuschung sich naturgemäß zu ihr wenden und bei ihr seine Zuflucht und seine beste Freundin finden müsste. Von Steerforth sagte ich nichts. Ich sagte nur, dass Emmelines Flucht in Yarmouth großes Leidwesen angerichtet und dass sie wegen der diesen Vorfall begleitenden Umstände mich doppelt verletzt hätte. Ich wusste, dass sie rasch die Wahrheit erraten und nie seinen Namen zuerst wieder nennen würde. Auf diesen Brief erhielt ich mit umgehender Post Antwort. Wie ich ihn las, war es mir, als ob ich Agnes selbst hörte. Er klang wie ihre herzgewinnende Stimme in meine Ohren. Was kann ich mehr sagen? Ein paar Mal während meiner Abwesenheit hatte Traddles mich aufgesucht. Da er Peggotty vorfand und von Peggotty vernahm, sie sagte es jedem, der es anhören wollte, dass sie meine alte Amme sei, war er rasch mit ihr bekannt geworden und war da geblieben, um mit ihr ein wenig von mir zu plaudern. So erzählte wenigstens Peggotty, aber ich fürchte sehr, dass das Gespräch ganz auf ihrer Seite und von übermäßiger Länge war, denn sie war sehr schwer zum Schweigen zu bringen, wenn sie mich zum Gegenstand hatte. Das erinnert mich nicht bloß daran, dass ich Traddles an einem gewissen Nachmittag, den er selbst bestimmt hatte, erwartete, sondern auch, dass Mrs. Crabb ihr Amt, aber natürlich nicht den Gehalt, aufgegeben hatte, bis Peggotty nicht mehr erscheinen würde. Nachdem Mrs. Crabb mit sehr lauter Stimme auf der Treppe, wahrscheinlich mit einem unsichtbaren Hauskobold, denn körperlich war sie stets allein, verschiedene Gespräche über Peggotty gehalten hatte, richtete sie einen Brief an mich. Sie begann mit jener Behauptung von allgemeiner Anwendbarkeit, die auf jede Begebenheit ihres Lebens passte, dass sie selbst eine Mutter sei, und benachrichtigte mich alsdann, dass sie früher ganz andere Tage gesehen habe, aber dass sie zu allen Zeiten ihres Lebens eine angeborene Abneigung gegen Spione, Eindringlinge und Denunzianten habe. Sie nenne keine Namen, sagte sie. Wen es juckt, der kratze sich aber. Spione, Eindringlinge und Denunzianten vorzüglich in Witwenkleidern, das war unterstrichen, habe sie stets verachtet. Wenn ein Herr ein Opfer von Spionen, Eindringlingen und Denunzianten sei, sie wolle keine Namen nennen, so sei das seine Sache. Er könne es ganz nach seinem Gefallen tun, und niemand habe etwas dawider. Nur das eine machte Mrs. Crabb für sich aus, dass sie mit solchen Personen nicht in Kontrakt gebracht würde. Deshalb wolle sie von der ferneren Bedienung in den oberen Zimmern entschuldigt sein, bis die Dinge wieder waren wie früher und wie sie dieselben wünschte. Außerdem erwähnte sie noch, dass ihre kleine Rechnung jeden Sonnabend auf dem Frühstückstisch liegen würde und dass sie um eine sofortige Bezahlung derselben bitte, um alle Mühe und Unannehmlichkeiten zu ersparen. Nach diesem Briefe beschränkte sich Mrs. Scrub darauf, auf den Treppen vorzüglich mit Wasserkannen Fallen zu stellen und Peggotty zu einem Beinbruch zu verlocken. Es war mir ziemlich unbequem, in diesem Belagerungszustande zu leben, aber ich fürchtete mich zu sehr vor Mrs. Scrub, um an eine Abhilfe zu denken. »Lieber Copperfield, wie geht es?« sagte Traddles, der trotz aller dieser Hindernisse pünktlich in meiner Tür erschien. »Lieber Traddles«, sagte ich, »es freut mich, dich endlich zu sehen, und es tut mir sehr leid, dass du mich nicht früher zu Hause gefunden hast, aber ich habe so viel Abhaltung gehabt.« »Natürlich«, sagte Traddles, »ich weiß schon, sie ist in London, glaube ich.« »Was meinst du?« »Sie, verzeihe, Miss Dee, meine ich«, sagte Traddles und wurde vor lauter Zartgefühl rot, »wohnt in London, glaube ich.« »Jawohl, in der Nähe von London.« »Meine Braut«, sagte Traddles mit ernstem Blick, »ist in Devonshire, eine von 10 Schwestern. Daher habe ich nicht so viel Abhaltung als du in dieser Hinsicht.« »Es wundert mich, dass du es ertragen kannst, sie so selten zu sehen«, gab ich zur Antwort. »Ha«, sagte Traddles nachdenklich, »es ist wirklich fast wie ein Wunder. Wahrscheinlich ertrage ich es, weil es nicht anders geht, Copperfield.« »Wohl möglich«, sagte ich mit einem Lächeln und nicht ohne etwas zu erröten, »und weil du so beständig und geduldig bist, Traddles.« »Mein Gott«, sagte Traddles nachdenklich, »kommt das dir so vor, Copperfield? Ich hätte mir das wirklich nicht zugetraut, aber sie selbst ist ein so ausgezeichnetes Mädchen, dass sie mich vielleicht mit diesen Tugenden angesteckt hat. Es sollte mich wahrhaftig gar nicht wundern. Ich sage dir, sie vergisst sich immer selbst und trägt Sorge für die anderen 9. »Ist sie die Älteste?«, frug ich. »Ach Gott, nein«, sagte Traddles, »die Älteste ist eine Schönheit.« Er sah wahrscheinlich, dass ich über diese einfache Antwort nicht umhin konnte zu lächeln, und setzte mit einem Lächeln auf seinem offenen Gesicht hinzu, »nicht etwa, dass meine Sophie, ein hübscher Name, Copperfield, nicht wahr?« »Sehr hübsch«, sagte ich, »nicht etwa, dass meine Sophie in meinen Augen nicht auch schön wäre und bei jedermann für eines der liebenswürdigsten Mädchen gelten würde. Aber wenn ich sage, die Älteste ist eine Schönheit, so meine ich, dass sie in der Tat«, er schien mit beiden Händen rings um sich Wolken zu malen, »bezaubernd ist«, sagte Traddles mit Energie. »Wirklich?«, sagte ich. »Oh, ich versichere dir«, sagte Traddles, »sie ist etwas ganz Ungewöhnliches, und da sie für die Gesellschaft und zur Bewunderung geschaffen ist und wegen der beschränkten Mittel der Familie wenig davon genießen kann, so ist sie natürlich manchmal etwas gereizt und verstimmt. Sophie bringt sie in guten Humor.« »Ist Sophie die Jüngste?«, frug ich. »Ach Gott, nein«, sagte Traddles und strich sich das Kinn. »Die 2 Jüngsten sind erst 9 und 10 Jahre. Sophie erzieht sie.« »Vielleicht die 2. frug ich weiter. »Nein«, sagte Traddles, »die 2. heißt Sarah. Die arme Sarah hat etwas mit dem Rückenmark. Die Krankheit wird sich mit der Zeit verlieren, sagen die Ärzte, aber unterdessen muss sie sich ein paar Monate ins Bett legen. Sophie pflegt sie. Sophie ist die 4. »Lebt die Mutter noch?« »Oh ja, sie lebt noch«, sagte Traddles. »Sie ist eine Frau von großen Gaben, aber die feuchte Gegend passt nicht für ihre Konstitution und, mit einem Wort, sie ist kontrakt geworden.« »Mein Gott«, sagte ich. »Das ist sehr traurig, nicht wahr?« entgegnete Traddles. »Aber vom rein häuslichen Standpunkt aus betrachtet ist es nicht so schlimm, als es sein könnte, denn Sophie vertritt ihre Stelle. Sie ist für ihre Mutter so sehr Mutter wie für die anderen 9. Ich empfand die größte Bewunderung für die Tugenden dieser jungen Dame und frug jetzt in der ehrlichen Absicht, mein Möglichstes zu tun, dass die Gutmütigkeit Traddles zum Schaden ihrer gemeinsamen Zukunft nicht missbraucht würde, wie sich Mr. Micawber befände. Er befindet sich ganz wohl, Copperfield, sagte Traddles. Ich wohne jetzt nicht bei ihm. Nicht? Nein. Die Sache ist nämlich die, sagte Traddles geheimnisvoll. Er hat infolge einer vorübergehenden Verlegenheit den Namen Mortimer angenommen und geht bloß nach Dunkelwerden aus, und zwar mit der Brille. Es war Exekution bei uns im Haus wegen des Zinses. Mrs. Micawber geriet in einen so schrecklichen Zustand, dass ich wirklich nicht umhin konnte, meinen Namen zu dem zweiten Wechsel herzugeben. Du kannst dir denken, wie angenehm es mir sein musste, als die Sache damit abgemacht war und Mrs. Micawber wieder zu sich kam. »Hm«, sagte ich. »Freilich war ihr Glück nicht von langer Dauer«, fuhr Traddles fort, »denn leider kam die Woche darauf eine zweite Exekution. Das brachte die Sache zu einer Krise. Ich habe mir seitdem eine Stube für mich gemietet und die Mortimers leben sehr eingezogen. Du wirst mich wohl nicht für selbstsüchtig halten, Copperfield, wenn ich dir sage, dass der Exekutor auch meinen kleinen runden Tisch mit der Marmorplatte und Sophiens Blumentopf mitgenommen hat.« »Das ist recht hart«, rief ich entrüstet. »Es war etwas hart«, sagte Traddles mit seinem gewöhnlichen Zucken bei diesem Worte. »Ich erwähne es jedoch nicht, um jemandem einen Vorwurf damit zu machen, sondern aus einem besonderen Grunde. Die Sache ist die, Copperfield, dass ich die Sachen damals nicht zurückkaufen konnte. Erstlich, weil der Agent, der wohl merkte, dass mir viel daran lag, den Preis entsetzlich in die Höhe trieb, und zweitens, weil ich kein Geld hatte. Aber ich habe den Laden des Agenten nicht aus dem Auge verloren«, sagte Traddles im Hochgenuss seines Geheimnisses. »Er ist am oberen Ende des Tottenham Court Road, und heute endlich sind sie zum Verkauf ausgestellt. Ich habe sie bloß von der anderen Seite der Straße gesehen, denn wenn der Agent mich erblickte, so würde er jeden Preis dafür verlangen. Da ich nun das Geld habe, ist mir der Gedanke gekommen, ob du etwas dawider hast, wenn ich deine gute Amme frage, ob sie mit mir nach dem Laden gehen. Ich kann ihn ihr von der Ecke der nächsten Straße zeigen und sie so billig wie möglich, als ob sie für sie selbst wären, für mich zurückkaufen will.« Der Genuss, mit dem mir Traddles diesen Plan auseinandersetzte, und seine Freude über seine unendliche Schlauheit, kann ich mir noch vollkommen genau erinnern. Ich sagte ihm, dass meine alte Amme ihn recht gern unterstützen würde und dass wir alle drei gehen wollten, aber unter einer Bedingung. Diese Bedingung war das feierliche Versprechen, Mr. Micawber nie mehr seinen Namen oder sonst etwas anderes zu leihen. »Lieber Copperfield«, sagte Traddles, »ich habe das Versprechen schon gegeben, weil ich jetzt zu fühlen anfange, dass ich nicht nur leichtsinnig, sondern auch höchst ungerecht gegen Sophien gewesen bin. Da ich mir selbst das Wort gegeben habe, so ist hierin nichts mehr zu befürchten. Aber ich wiederhole dir das Versprechen mit der größten Bereitwilligkeit. Den ersten unglücklichen Wechsel habe ich bezahlt. Ich bezweifle gar nicht, dass Mr. Micawber ihn bezahlt haben würde, wenn er gekonnt hätte. Aber er konnte nicht. Etwas muss ich erwähnen, was mir an Mr. Micawber sehr gefällt, Copperfield. Es bezieht sich auf den zweiten Wechsel, der noch nicht fällig ist. Er sagt mir nicht, dass er besorgt sei, aber er sagt, er würde besorgt werden, und das scheint mir wirklich recht offen und ehrlich zu sein.« Ich wollte meines guten Freundes Zuversicht nicht irre machen und stimmte ihm daher bei. Darauf gingen wir nach Peggottys Wohnung, um diese abzuholen, denn Traddles wollte den Abend nicht bei mir zubringen, sowohl weil er in der lebhaftesten Angst schwebte, seine Sachen könnte jemand anders kaufen, ehe er sie selbst wieder in Besitz nehme, als auch weil er abends, wie er sagte, immer an das beste Mädchen auf der Welt schrieb. Ich werde nie vergessen, wie er um die Straßenecke herumguckte, während Peggotty um die kostbaren Sachen handelte, und wie aufgeregt er war, als Peggotty nach vergeblichem Handeln langsam auf uns zukam und von dem Agenten zurückgerufen wurde und umkehrte. Das Ende des Handels war, dass sie die Sachen verhältnismäßig billig zurückkaufte und Traddles ganz verzückt war vor Freude. »Ich danke Ihnen recht sehr«, sagte Traddles, als er vernahm, dass ihm die Sachen diesen Abend noch in die Wohnung geschickt werden sollten. »Wenn ich noch um etwas bitten dürfte, aber du darfst mich nicht für närrisch halten, Copperfield.« Ich versicherte ihm im Voraus das Gegenteil. »Wenn Sie so gut sein wollen«, sagte Traddles zu Peggotty, »den Blumentopf gleich jetzt zu holen, so möchte ich ihn gern, er gehört ja Sophien, Copperfield, selbst nach Hause tragen.« Peggotty erfüllte gern seine Bitte und er überschüttete sie mit Danksagungen und ging, den Blumentopf zärtlich in den Armen tragend, mit einem der angenehmsten Gesichter von der Welt die Straße hinab. Wir gingen dann nach unserer Wohnung zurück. Da die Läden Reize für Peggotty hatten, wie für niemand anders, so gingen wir langsam unseres Weges, während sie mit großen Augen zu allen Fenstern hineinsah und ich auf sie wartete, solange sie wollte. So brauchten wir ziemlich lange Zeit, bis wir das Adelphi-Theater erreichten. Als wir die Treppe hinaufgingen, lenkte ich ihre Aufmerksamkeit auf das plötzliche Verschwinden der Fallen von Mrs. Crupp und auch auf die frischen Fußspuren. Als wir hinaufkamen, fanden wir zu unserer Verwunderung meine Saaltür offen stehen und hörten drinnen Stimmen. Wir sahen einander an, ohne zu wissen, was das bedeuten sollte, und traten in die Stube. Wie groß war meine Überraschung, als wir dort meine Tante und Mr. Dick vorfanden. Meine Tante saß auf einem Koffer, vor sich ihre zwei Vögel und auf dem Schoß ihre Katze, ein weiblicher Robinson Crusoe, und trank Tee. Mr. Dick lehnte gedankenvoll auf einem großen Drachen, wie wir ihn manchmal hatten steigen lassen, und auch er war von Koffern umgeben. »Liebe Tante«, rief ich, »welch unerwartete Freude!« Wir umarmten uns herzlich und Mr. Dick und ich gaben uns herzlich die Hand und Mrs. Crupp, welche Tee machte und nicht zu aufmerksam sein konnte, sagte ebenfalls herzlich, dass sie wohl gewusst habe, Mr. Copperfield werde das Herz auf der Zunge haben, wenn er seine lieben Verwandten sähe. »Holla«, sagte meine Tante zu Peggotty, die vor ihrer imponierenden Gestalt schüchtern zurücktrat. »Wie geht es Ihnen? Du erinnerst dich noch an meine Tante, Peggotty?« sagte ich. »Um des Himmels willen, Kind«, rief meine Tante aus, »nenne die Frau nicht bei diesem neuseeländischen Namen. Wenn sie verheiratet und in Los ist, das Beste, was sie tun konnte, warum soll sie davon keinen Vorteil ziehen? Wie heißen Sie jetzt, P.«, sagte meine Tante, um den verhassten Namen zu vermeiden. »Barkis, Madam«, sagte Peggotty mit einem Knicks. »Nun, das ist doch ein menschlicher Name«, sagte meine Tante. »Er klingt nicht so sehr danach, als ob sie einen Missionär brauchte.« »Wie geht es Ihnen, Barkis? Ich hoffe, Sie befinden sich wohl.« Ermutigt durch diese gnädigen Worte und durch die ihr dargebotene Hand meiner Tante, trat Barkis vor, nahm die Hand und knickste dankend. »Wir sind älter geworden, sehe ich«, sagte meine Tante. »Wir haben uns nur ein einziges Mal früher gesehen, und eine schöne Geschichte haben wir damals angerichtet. Lieber Trot, noch eine Tasse Tee.« Ich erfüllte den Wunsch meiner Tante, die wie gewöhnlich aufrecht und unbeugsam dasaß und wagte eine Vorstellung gegen ihren unbequemen Sitz auf dem Koffer zu machen. »Ich will das Sofa herrücken oder den Lehnstuhl, Tante«, sagte ich. »Warum willst du so unbequem sitzen?« »Ich danke dir, Trot«, entgegnete meine Tante, »ich will lieber auf meinem Eigentum sitzen.« Hier sah meine Tante Mrs. Crupp scharf an und bemerkte, »Wir brauchen Sie nicht länger zu bemühen, Madam.« »Soll ich vorher noch ein wenig Tee in die Kanne tun?« sagte Mrs. Crupp. »Nein, ich danke Ihnen, Madam«, gab ihr meine Tante zur Antwort. »Soll ich noch ein Stückchen Butter heraufholen, Madam«, sagte Mrs. Crupp, »oder wollen Sie vielleicht ein frisch gelegtes Ei versuchen, oder soll ich einen Schnitt Speck rösten? Kann ich gar nichts für Ihre gute Tante tun, Mr. Copperfield?« Gar nichts, Madam, entgegnete meine Tante, ich werde so recht gut auskommen, ich danke Ihnen. Mrs. Crupp, die unaufhörlich gelächelt hatte, zum Zeichen ihres sanften Gemüts, die beständig ihren Kopf auf eine Seite gelegt hatte, zum Zeichen ihrer schwachen Konstitution und sich beständig die Hände gerieben hatte, zum Zeichen ihres Wunsches, allen Verdienstlichkeiten zu Diensten zu sein, lächelte, neigte und rieb sich allmählich zum Zimmer hinaus. »Dick«, sagte meine Tante, »Sie wissen, was ich Ihnen von Liebe, Dienern und Mammonverehrern sagte.« Mr. Dick gab mit einem etwas erschreckten Blick, als ob er es vergessen hätte, hastig eine bejahende Antwort. »Mrs. Crupp gehört zu diesen Leuten«, sagte meine Tante. »Barkis, Sie sind wohl so gut und besorgen den Tee und schenken mir noch eine Tasse ein, denn das Einschenken dieser Frau gefällt mir nicht.« Ich kannte meine Tante genügend, um zu wissen, dass ihr etwas Wichtiges auf der Seele lag und dass hinter ihrer unerwarteten Ankunft viel mehr verborgen war, als ein Fremder hätte voraussetzen sollen. Ich sah, wie ihr Auge auf mir ruhte, wenn sie sich unbemerkt glaubte, und wie sie innerlich zu schwanken schien, während sie äußerlich ihre ganze Steife und Fassung beibehielt. Ich fing an zu überlegen, ob ich sie irgendwie beleidigt habe, und mein Gewissen flüsterte mir zu, dass ich ihr noch nichts von Dora gesagt hatte. Ob es vielleicht das sein konnte? Da ich wusste, dass sie ganz nach eigenem Belieben anfangen würde, setzte ich mich neben sie und sprach mit den Vögeln und tändelte mit der Katze und war so unbefangen, als ich sein konnte. Aber in Wahrheit war ich gar nicht so unbefangen und hätte es auch nicht sein können, selbst wenn Mr. Dick, der hinter meiner Tante auf dem großen Drachen lehnte, nicht jede Gelegenheit ergriffen hätte, um geheimnisvoll den Kopf zu schütteln und auf sie mit dem Finger zu deuten. »Trot«, sagte endlich meine Tante, als sie ihren Tee getrunken, sorgfältig sich das Kleid glatt gestrichen und den Mund abgewischt hatte. »Sie brauchen nicht hinauszugehen, Barkis. Trot, bist du ein fester und selbstständiger Charakter geworden?« »Ich hoffe es, Tante.« »Was meinst du?« rug Miss Betsy. »Ich glaube es, Tante.« »Nun, so sage mir«, sagte meine Tante und sah mich mit ernstem Blick an, »warum meinst du wohl, sitze ich heute Abend lieber auf diesem meinem Eigentum?« Ich schüttelte den Kopf, unfähig, es zu erraten. »Weil es alles ist, was ich habe«, sagte meine Tante, »weil ich ruiniert bin, lieber Sohn. Wenn das Haus und wir alle zusammen in den Fluss hinabgefallen wären, so hätte ich kaum mehr überrascht sein können.« »Dick weiß es«, sagte meine Tante und legte ihre Hand ruhig auf meine Schulter. »Ich bin ruiniert, lieber Trot. Alles, was ich in der Welt besitze, befindet sich in diesem Zimmer, mit Ausnahme des Häuschens, und das soll Janet vermieten. Barkis, ich brauche ein Bett für diesen Herrn heute. Der Ersparnis wegen können Sie vielleicht etwas für mich hier zurechtmachen. Es brauchen keine Umstände gemacht zu werden. Es ist bloß für heute Nacht. Wir wollen morgen weiter davon sprechen.« Mein Erstaunen und mein Mitleid mit ihr, nur mit ihr, wurde dadurch gestört, dass sie mir einen Augenblick lang um den Hals fiel und mir weinend sagte, dass es ihr nur meinetwegen leid tue. In einem zweiten Augenblick hatte sie diese Bewegung unterdrückt und sagte mit mehr triumphierender als niedergeschlagener Miene, »Wir müssen Widerwärtigkeiten ruhig tragen und uns nicht von ihnen einschüchtern lassen, lieber Trot.« Wir müssen lernen, das Spiel auszuspielen. Wir müssen das Unglück müde machen, Trot. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 11. Januar 2025.